Silk Stockings ist die Geschichte der russischen Kommissarin Ninotchka, die aus Moskau angereist in Paris einem Kapitalisten in die Hände fällt und Lenin Lenin sein lässt. Bevor es ein Musical wurde, war es ein Theaterstück und später ein Garbo-Film. Was du brauchst, sind Ferien und keine Musicals, sagt Mutter. Nach der Blinddarmoperation hinke ich noch immer, als sei zwischen Kniescheibe und Nabel ein Draht gespannt. Die Narbe ist lang und tut weh. Ich muss nach Amerika, bevor der nächste Film anfängt. Mein Pass läuft ab. Warum kommst du nicht mit? Werd erst mal gesund, sagt sie. Vielleicht später einmal. Ihr Haar ist fast weiß. In der tiefstehenden Abendsonne sieht sie sehr jung aus. Die Bräune ist schön zu dem weißen Haar, den grünen Augen. In Los Angeles treffe ich Dr. Brohm, den Anwalt. Hildchen, sagt er, wir tun alles, was in unseren Kräften steht. Dein Geld ist gut angelegt. Zuckerbergchen in Europa, ich in Amerika, nein, besser kannst du's gar nicht getroffen haben. Ich treffe Carol Reiter, unverändert, die Jackentaschen vollgepfropft mit Ephemeridenheftchen, entsteigt er einem Auto, das jeden Augenblick auseinanderzufallen droht. Carols Räuspern drückt verhaltene Indignation aus. Ich habe bei einem Kongress zu sprechen, sagt er. Ich fliege mit dir nach New York. Auf dem Flug kann ich das Theaterangebot in Ruhe berechnen. Es kommt sowieso nicht zustande. Auf einer Bühne kann ich nicht singen. Wir werden sehen, sagt Carol. Ich sitze ihnen gegenüber. Der eine heißt Cy Feuer, der andere Ernie Martin. Sie sind Anfang oder Mitte 30 und seit 4 Jahren das erfolgreichste Produzentengespann des Broadway. Cy Feuer schaut auf seinem Stuhl herum, als säße er auf einem unbequemen Fahrradsattel. Er pafft an einer Zigarette wie ein Nichtraucher, wie ein Junge, der im Keller heimlich und eilig die erste ausprobiert. Der runde Kopf schnellt vor und zurück, der Zeigefinger hämmert Luftlöcher. Die kurze, breite Hand klopft den Oberschenkel, zerbricht die in Vergessenheit geratene Zigarette. Seine malträtierten Stimmbänder bringen heisere, wilde Töne zustande, die wie Schmetterbälle durch den Raum springen. Die kampflustigen braunen Augen über kurzer Nase und breitem Mund bleiben auf meinem Gesicht, weichen nicht ab, blinken nicht, nehmen Maß. Ernie Martin hingegen, lang und schmal, scheint seinen Körper nur dann zu bewegen, wenn unbedingt erforderlich. Er sitzt in gleicher Stuhlreihe wie sein Partner, vermittelt dennoch den Eindruck, als warte er im Hintergrund. Das Einzige, was Beteiligung und Interesse verrät, sind kluge, dunkle Augen unter schwarzen Brauen, die fransig und wie Wollfäden herunterhängen. Selbst wenn er spricht, bleibt die lange Zigarre im rechten Mundwinkel feststehend, als würde sie von einem Bauchredner geraucht. Er spricht noch schneller als Cy Feuer. Fassungslos folge ich dem Tempo seiner Sätze, die aus unbewegtem Gesicht strömen, dann abbrechen, als wären sie nie gesprochen worden. »Ich kann nicht singen«, sage ich zum dritten Mal. »Cole Porter sagt, du kannst. Vielleicht im Film, aber nicht auf der Bühne, und ich habe noch nie in einer Fremdsprache Theater gespielt. Ninotchka muss einen Akzent haben«, sagt Cy Feuer. »Wir werden dir einen Russen auf den Hals setzen, damit du einen russischen Akzent kriegst. Du bist für heute Nachmittag bei Herb angemeldet. Er ist Gesangslehrer und unser Dirigent. Übermorgen singst du auf der Bühne vom Imperial. Dann wissen wir mehr«, sagt Cy Feuer. »Ich habe 3 Filme in Europa zu drehen. Wie lange dauert das? Bis Herbst nächsten Jahres.« »Jesus Christ«, sagt Cy Feuer. »Kann man dich auskaufen? Ich glaube nicht.« »Vielleicht sollten wir verschieben«, sagt Ernie Martin. »Jesus«, brüllt Cy, »weißt du, was das heißt?« Ernie Martin rupft die Zigarre aus dem Mundwinkel, hält sie wie einen Dolch in geballter Faust. Sie ist Ninotchka, vorausgesetzt, dass sie singen kann. Zutrauen und Einschränkung stacheln mich an. Mein Ehrgeiz geht ins Netz, verwirft Bedenken und Furcht vor 2 Möglichkeiten. Erfolg bedeutet 2 Jahre ununterbrochen ferienlosen Spielens, Misserfolg 2 Tage. Herb Greens Wohnung ist im 7. Stock eines von Autolärm umtosten Hauses an der Ecke 58th Street und 8th Avenue. In seinem Arbeitszimmer, in dem nichts außer einem Sofa und einem Flügel steht, muss man die Fenster schließen, um sich unterhalten zu können. Herb ist Ende 20, er ist klein und seine Fettleibigkeit lässt ihn älter wirken, als er ist. Cy und Ernie sagen, du hast Angst, recht hast du. Ich würde mich auch nicht trauen. Er wendet Tricks an, die er seinem Psychiater abgelauscht. Herb öffnet das Fenster, brüllt über den Lärm hinweg, singt den Ton, dass man ihn auf der anderen Straßenseite hören kann. Er haut auf ein A, trommelt es, schreit, mach den Mund auf, Zunge runter, lass den Ton raus, du atmest falsch, damit kommst du nicht über die Rampe, zieh den Bauch nicht ein, dann quetschst du, Luft rein, Luft raus, Bauch raus. Er knallt auf meinen Bauch, ich brülle wie ein Stier. Schon besser, brüllt er zurück. Ich hab ne frische Blinddarmnarbe. Er wirft das Fenster zu, ruft, Sarah, bring einen Schnaps, ich hab die Kraut umgebracht. Er grinst mich an, ich trimm dich schon hin, dass man dich auf dem letzten Stehplatz hört. Wie viel Plätze hat das Imperial? So an die 2000. Das schaffe ich nie. Eben. Er lacht, ist mit sich zufrieden. Morgen singst du dem Porter vor, redet er in meine Schweigepause, und dem Kaufmann. Denen werden die Ohren klingeln. Oder abfallen, sage ich. Ein paar Komplexe weniger würden dir auch nicht schaden, mein deutsches Mädel, wiehert er. Ich habe Zahnschmerzen, sage ich morgens vor dem Theatereingang. Das ist gut, das befriedigt den Masochismus, feixt Herb und klettert über eine Leiter in den Orchesterraum. Auf der Bühne des Imperial pendelt eine Glühbirne. Der Bühnenboden ist grau und hart, löchrig wie alter Asphalt. Ich wehne mich auf Flugzeugträger in sternloser Nacht von feindlichen Gewässern umgeben. Ich bin der Inspizient, sagt ein Grauhaariger und murmelt ein Wirt schon Klappenhänden nach. Ich will gar nicht, dass es klappt, sage ich. Sie kann nämlich nicht singen, meckert Herb von unten und haut den Klavierdeckel auf. Ich rufe mehr, als ich singe, und das von Herb einstudierte Lied scheint mir von der Länge eines Opernaktes zu sein. Endlich komme ich zum Ende. Bleibe mit dem Nazister, hab ja gleich gewusst, dass es nicht geht, Geraune im Hinterkopf stehen. Okay, ruft jemand aus der Finsternis. Ich höre Türen klappen, irgendwer geht über den obersten Rang. In vorderster Parkettreihe erkenne ich einen Mann, dessen Spiegeleier große Iris in leicht vorgewölbten Augäpfeln auf mich gerichtet, weder Freude noch Enttäuschung ausdrücken. Eine weiße Nelke im Knopfloch, einen Stock mit Silbergriff von zierlichen Händen gehalten, den Kopf leicht zur Seite geneigt, sieht er zu mir empor, sagt, »Willst du dich nicht zu uns setzen?« »Ja, Mr. Porter«, sage ich in der Hoffnung, dass er es auch ist. Zwei Reihen hinter ihm sitzt jemand, den ich nicht kenne. Seine langen Beine sind ineinander verschlungen, verhakt und verwickelt wie ein Schiffsknoten. Langsam und doch ungeduldig faltet er seine Gliedmaßen auseinander, scheint immer wieder einen Fuß zu finden, der noch nicht gehbereit ist. Er zieht an einem Schal, der mehrmals um den Hals gewunden, noch immer bis auf den Mantelsaum hinunterbaumelt. Mit der einen Hand zerrt er an den Fingern der anderen, als müsse er ein eingerostetes Gelenk befreien. Dann bückt er sich umständlich, um einen Krümel aufzuheben, den er sorgfältig in der Manteltasche verwahrt. Er streicht das dichte graue Haar, reibt vorsichtig den Nacken, als teste er das Vorhandensein und die Lage der Wirbel, greift an die dicken Gläser seiner Brille, lässt sie auf eine fleischige Nase fallen, die sich in dem schmalen Gesicht wie ein Irrtum ausnimmt. Er geht stark sich und gedankenverloren auf die Abgrenzung des Orchestergrabens zu, reibt den Rand mit einem Schalende, als wolle er ihn auf Hochglanz polieren. »Tja«, sagt er und bückt sich, um ein ordentlich gebundenes Schuhband nochmals zu binden. Auf dem Weg in den Zuschauerraum sagt Herb, »Das ist George Kaufmann, falls du es nicht wissen solltest. Er führt die Regie und hat's geschrieben.« 7. September 1954, New York. Erich Pommer war wie immer pessimistisch. Sie setzen alles auf eine Karte. Ein Misserfolg am Broadway ist nicht zu verheimlichen. Von Honolulu bis Bitterfeld wird jeder wissen, wie es ausgeht. Müssen Sie ein Stück wählen, das Sie dem Garbo-Vergleich aussetzt? Und müssen Sie als erste Deutsche in New York spielen? Ich glaube, in Israel würden Sie weniger Ressentiments antreffen als in New York. Führer Martin und Kaufmann sind jüdisch. Bei Jüdisch stockte ich, als hätte ich etwas Unbedachtes gesagt, etwas, das ihn verletzen könnte. Warum? Ich hoffe für Sie, dass die wissen, was sie tun. Heute Mittag bin ich angekommen. Es ist fast ein Jahr her, seit ich im Imperial in die leeren Ränge schrie. Bis vor 2 Monaten glaubte, hoffte, fürchtete ich noch, dass sie eine andere Ninotchka finden und auf mich verzichten würden. 14. September. Heute Morgen war ich bei Cole Porter im Waldorf Astoria, habe Don Amici, meinen Partner, kennengelernt. Sehr höflich, sehr verbindlich. Kleines Bärtchen auf der Oberlippe. Er spielte mit einem Rosenkranz in der Hosentasche. Als er sich bückte, rutschte er auf den Boden. Eine Stunde lang wurden wir fotografiert, Porter am Flügel sitzend, wir hinter oder neben ihm. Als er uns zur Tür brachte, sah ich, dass er hinkt. Vor über 10 Jahren soll er einen Autounfall gehabt haben. Tut mir leid, dass es so ungemütlich war, aber wir werden uns während der kommenden Monate noch zur Genüge sehen, sagte er. Dann wie jeden Tag von 11 bis 1, von 3 bis 5 bei Herb Green. Zwischendurch lerne ich Text. Ninotchkas Redefluss wird nur noch von dem Hamlets übertroffen. Tagtäglich kommen neue Szenen hinzu. Wenn das so weitergeht, wird das Stück 5 Stunden dauern. 26. September. Gestern Abend in George Kaufmanns Wohnung. Herb Green spielte die Musik von der Ouvertüre bis zum Finale. Kaufmanns Frau Louine, die am Buch mitgearbeitet hat, Fuhr, Martin, Porter, Amici, Yvonne Adair, die einen hysterischen Filmstar spielt, und ich saßen auf weißem Teppich und fühlten Ähnliches. Tiefe Ratlosigkeit. 16. Oktober. Die Proben wurden um eine Woche verschoben, die Premiere in Philadelphia nicht. Kaufmann schreibt einen neuen Anfang und ändert Szenen im zweiten Akt. 27. Oktober. Lieder und Dialoge werden getrennt probiert. Lied, brüllt der Inspizient, wenn wir zu der Stelle kommen, an der Gesprochenes in Gesungenes übergeht. Nach dem Lied spielen wir weiter, als sei es ein Theaterstück. Das Ballett bleibt unsichtbar, probt in einem Lagerhaus am Hafen. Nachts stellen wir Duette und Chöre unter rosa Lampions in ausrangierten Tanzsälen, in denen man vor Dreck nicht treten kann. Zwischen Proben, Radioshows, Interviews, Fotos, Anproben. Habe eine Nacht lang mit Richard Avedon fotografiert. Er hat meinen Kopf unter eine Brause gehalten und als ich durchgeweicht war, fing er an. Um 7 Uhr früh war ich entlassen, er ging ins Bett und ich zur Probe. Herb Green hatte Grippe. Wir haben einen Korrepetitor, der spielt, als wolle er Bühne plus Klavier plus Porter zerhacken. Täglich neue Textseiten. Alte Szenen fliegen, neue kommen hinzu. Lieder aus dem ersten Akt kommen in den zweiten und umgekehrt. Ich beginne einen Satz und jemand brüllt, das ist seit gestern gestrichen, verdammt nochmal. Kaufmann flüstert seine Regieanweisungen, als biete er Renntipps an. Porter war nicht mehr im Theater. Es heißt, er schreibe neue Lieder und warte, bis die Aktdurchläufe mit Ballett und Chor beginnen. 5. November. Nach meinem Jacques-Monolog stützte Kaufmann seinen Arm auf meine Schulter und flüsterte, schade, dass es ein Musical ist. Du bist zu gut für Musicals. Ich muss ihn angesehen haben wie eine Kuh. Es war der erste längere Satz, den er gesprochen hat. Der den Oberkommissar spielt, kann keinen Text behalten. Er würde bei Persil nicht auf das Ziel kommen. Er gibt ständig falsche Stichworte. Wie will er das durchstehen ohne Souffleur? Warum die Amerikaner den Souffleur ablehnen, ist mir rätselhaft. Wenn ich einmal hängen sollte, muss der Vorhang fallen. In einer Fremdsprache kann man nicht extemporieren, schon gar nicht, wenn die Musik weiter schmettert. Heute früh um 3 nach der Probe fuhren Amici und ich in eine italienische Pinte im Village. Zu seinen Fettuccini trank er in aller Stille eine Flasche Jack Daniels Bourbon aus und ging noch immer, als hätte er Kakao getrunken. Vor und während der Arbeit rührt er keinen Alkohol an. Er ist ruhig und diszipliniert, hat Humor. Nur samstags tritt er in Streik. Keine Nachtproben, keine Besprechungen, samstags um Mitternacht geht er in die Kirche. An seinem Kirchgang orientiere ich mich, welchen Tag wir haben. Sonntage, Wochentage schwimmen durcheinander. 9. November. Heute hat Amici die Nerven verloren. Porter war in der Probe, erster Durchlauf mit Liedern und Ballett. Es war ein Massaker. Die Dekoration ist zum Teil mit Lassobändern, die auf dem Boden kleben, angedeutet. Weißes Band ist Schrank, rotes Band hintere Wand und so weiter. Die Tür klemmte. Als ich gegentrat, fiel sie um und erschlug fast einen der Kommissare. Mein Koffer war nicht zu verschließen. Mitten im Auftrittssatz klappte der Deckel auf. Und sämtliche Requisiten, die ich für die nächste Szene brauchte, rollten über die Bühne. Dadurch verpassten Amici und ich den Einsatz für unser Duett. Die Pistole funktionierte nicht, die Kostüme sind nicht fertig, manche noch nicht einmal gezeichnet. Sie wollten Amicis bestes Lied streichen. Er vereiste. Warum sucht ihr euch nicht einen anderen Knaben? Das Ballett, es sind 30 oder 40, fand sich auf der Bühne nicht zurecht. Sie ist breit, aber hat keine Tiefe. Ein Junge knallte beim High Kick einem Mädchen ins Kreuz, dass sie ohnmächtig wurde. Ein anderer hat den Fuß verstaucht, weil er nicht ahnte, dass während seiner Pirouette der Chor auf die Bühne springen würde. Das Liebeslied, das ich Amici zu Füßen liegend singe, musste abgebrochen werden, weil Amicis Sessel zusammenfiel. Sai brüllte Henry an. Henry ging zur Bühnenmitte, stellte sich auf wie ein Zinnsoldat, sagte, »Ich hole die Klamotten aus Kellern zusammen. Wann wird die Dekoration geliefert? Wann die Prospekte?« Yvonne Adair hatte einen Weinkrampf. Der Notenschreiber hat ihr einziges Lied falsch kopiert. Der Oberkommissar geht in jeder freien Minute zum Telefon, wählt eine Nummer, legt den Hörer neben den Apparat, wartet 10 Klingelzeichen ab, hängt ein. Möchte wissen, was das soll. 10. November. Amici hat es herausgefunden. Der Oberkommissar hat einen Schäferhund. Der steht nur auf, wenn das Telefon klingelt. Damit er nicht zu fett wird, ruft er so oft als möglich an. Heute platzte mir der Kragen. Dreimal haben sie meine Kopfmaße genommen und die Pelzmütze ist noch immer so groß, dass sie mir über die Augen rutscht. Der Ledermantel ist zu weit, die Uniform zu eng. Wenn ich den Arm ausstrecke, reißt die Naht. 2 Durchläufe, je 3,5 Stunden. Nichts klappte. Weiter, weiter, brüllte Sai. Wir wollen die Länge stoppen. Als es vorbei war, standen wir auf der Bühne. Von unten nichts. Sai, Ernie, Porter, Kaufmann hockten in den hinteren Reihen und tuschelten. Ich trat mit dem Fuß gegen einen Stuhl, dass er über die Bühne karrte. Man blökt sich die Seele aus und die sagen nicht mal Pieps. Don hat mir eine Zigarette in den Mund gesteckt und Kraut, du kriegst doch nicht das Bibbern gesagt. Julie, die Tänzerin, brachte mir eine Apfelsine. Du musst Obst essen, sonst hältst du es nicht durch, sagte sie. Habe 10 Pfund abgenommen. Mein Hotelzimmer könnte ich langsam aufgeben, komme sowieso kaum noch aus dem Theater heraus. Jemand hat von einer Wohnung gesprochen, einem Penthouse, das zu vermieten sei. 5th Avenue, Ecke 10th Street. Wer sagt mir, wie lange ich in New York bleiben werde? 13. November. Heute hat Kaufmann seine Stimme erhoben. Iss ein Steak, du bist lahm und zu leise. Wer, ich? Ja, du. Wollte ihn schon fragen, wann er glaubt, dass ich Zeit zum Essen hätte. Vorkuta im Januar ist wärmer als das Theater. Und die Probenfunzel baumelt noch immer wie am ersten Tag. Gefängnisbeleuchtung. Ninotschkas erstes Abendkleid, bei dem das Publikum in A's und O's ausbrechen soll, hängt wie ein Lappen. Wenn ich mich stolz vor Amici drehe, schlappert es wie ein altes Moskitonetz. Heute schlug ich lang hin, weil der Saum nur geheftet war. Dann riss beim schnellen Umzug von Uniform in Abendkleid der Reißverschluss. Warum ist Hilde nicht auf der Bühne, brüllte Sai? Weil der Reißverschluss kaputt ist. Komm, wie du bist, du hältst die Probe auf. Bei den besten Pointen sitzen Sai, Ernie, Porter, Kaufmann, als wohnten sie ihrem Offenbarungseid bei. Nur der arme Arthur lacht verschämt. Das einsame Gemecker macht es noch schlimmer. Heute sollten die Dekorationen kommen. Nach dem 2. Durchlauf sagt Ernie, ohne das Finale sind wir schon zu lang und wenn ich die Pause dazu rechne, können wir gleich Wagners Ring machen. Es würde sich lohnen, einen deutschen Studenten der Theaterwissenschaft einzuladen. 14. November. Amici hat des Oberkommissars Schäferhund kennengelernt. Während einer Pause klaute Don die Wohnungsschlüssel und rannte los. Wie immer hat unser Oberkommissar seine Telefonnummer gewählt, vernahm plötzlich das Klick des aufgehobenen Hörers, erstarrte, würgte. Bodo, Bodo. Auf der anderen Seite hecheln, rau, rau, hecheln. Erst nachts gestand Don, wer gehechelt hatte, und auch nur, weil der Oberkommissar nun gar keinen Text mehr wusste und Saifur ihn einzukreisen begann. Mittags kamen die Dekorationen. Es sind so viele, dass sich niemand mehr zurechtfindet. Die durch Lassobänder angegebenen Maße stimmen nicht im Entferntesten. Die Prospekte rauschten kaum angebracht wieder hinunter. Die russische Küchendekoration ist zu klein. Und Chor, 20 Tänzer und ich drängeln wie in einer Telefonzelle und treten uns gegenseitig tot. Die Telefonzelle hingegen, von der aus Ninotschka das Abschiedsgespräch mit ihrem Kapitalisten führen soll, ist geräumig wie ein Gewächshaus im Botanischen Garten. Tonbänder, die Flugplatzgeräusche und Passagiere nach Moskau zum Ausgang 7 Rufe vermitteln sollten, wurden verwechselt und über meinem ich liebe dich, leierte das Band eine gesungene Haarschuppenreklame. Das erste Bild Pariser Hotelhalle sieht aus, als hätte es ein Erdbeben durchlitten. Das Kanapee, auf dem Amici das Titellied Silk Stocking singt, hatte nur 3 Beine und kippte während des Refrains nach hinten, sodass Don mit Füßen in der Luft liegen blieb. In der Modesalon-Dekoration passten die Seitenteile nicht zusammen. Und beim Finale rannten wir umher wie bei einer Straßenschlacht. Schließlich verhedderte sich Yvonne in eine Schnur und lag umwickelt wie eine Jagdwurst auf der Bühne. Um 11 Uhr nachts sagte Kaufmann, lass uns wenigstens das Finale nochmal probieren. Scheiß auf das Finale, brüllte Sai. Beim Finale sind die Kritiker sowieso schon in der Redaktion. Um 12 nachts gehen die Verrisse in Druck. Und Ernie sagte, wenn ich für die 3 Stunden und 47 Minuten $8 hätte zahlen müssen, würde ich mein Geld zurückverlangen. Morgen ist Beleuchtungsprobe. Das Orchester kommt erst am Premierentag. 32 Mann und kein Mikrofon und bis jetzt nur mit Klavier gearbeitet. 20. November. Marlene war in der Probe. Es machte uns alle nervös, jemanden im Zuschauerraum zu wissen, der nicht zum Stück gehört. Bis zur Pause kamen wir einigermaßen zu Rande, der zweite Teil war ein Debakel. Die Scheinwerferkegel trafen beharrlich denjenigen, der weder sprach noch sang. Die Umbauten dauerten endlos. Die überleitende Musik verkleckerte, bevor die nächste Szene begann. Ein Arbeiter vergaß, die Bühne zu fegen, und singend lehnte ich mich mit dem Ellbogen in einen Reißnagel. Amici und ich werden mit jeder Probe heiserer. Wir sind kaum noch über die 10. Reihe hinaus zu hören. Der Arzt sagt, unsere Stimmbänder hätten die Farbe reifer Tomaten. Das Öl, das er uns während der Pause in den Hals goss, lief mir in den leeren Magen und zur Heiserkeit kam Brechreiz hinzu. Herb Green wird die Premiere mit nur 2 Orchesterproben dirigieren müssen. 3 Szenen, die gestern Nacht umgeschrieben wurden, mussten wir ablesen. Wann wir sie lernen sollen, bleibt Kaufmanns Geheimnis. Eine Schwarze namens Lila ist meine Garderobiere. Sie sagt, die Kleider seien derart miserabel genäht, dass sie mir nach 3 Vorstellungen vom Leib fallen würden. Marlene fand die russische Uniform undiskutabel und das Abendkleid lachhaft. Kötschenbroder, sagte sie. Und auf der Bühne herrscht ein derartiges Chaos, dass man sich kein Urteil bilden kann. Einige Momente sind vielversprechend. Übermorgen soll die Premiere in Philadelphia sein. 21. November, Philadelphia. Sai schwört, dass keiner der New Yorker Kritiker kommen würde, das sei ein Gentleman's Agreement. Aber ein Reinfall in Philadelphia ist das Ende. Nachts nach der letzten Probe in New York fuhr ich mit dem Zug nach Philadelphia. Die Ostküste von Boston bis Washington hat Schneestürme, die Züge Verspätung. Bis zum Probebeginn hatte ich gerade noch Zeit, den neuen Text zu lernen und eine Stunde zu schlafen. Wir leben von Kaffee, Tee und weißem Gummibrot mit Erdnussbutter. Ich fühle mich, als ginge ich meiner Hinrichtung entgegen. Unentwegt murmle ich Liedertexte, Stichworte, Auftrittssätze. Von den 3 Stunden und 45 Minuten bin ich fast ununterbrochen auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll. 22. November. Im Foyer des Schubert Theater proben wir einzelne Szenen. Es zieht. Yvonne ist erkältet, ein Kommissar hat Fieber, ein anderer Mittelohrentzündung. Nichts klappt. Auf der Bühne werden die Dekorationen genagelt, im Orchesterraum der Flügel gestimmt, die Reinemacher-Frauen kajuckeln mit ihren Staubsaugern zwischen unseren Beinen herum. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. An jeder Ecke kleben Plakate mit einem mir fremden Namen. Hildegard Neff und Donna Michi in Silkstockings. Ich wünschte, ich wäre überall, nur nicht hier. Durch die Glastür sehe ich die breite Straße. Jeder, der vorüberläuft, sieht aus, als freue er sich auf unsere Niederlage. Die ganze Stadt scheint sich auf unsere Vernichtung vorzubereiten. Eine Familie möchte ich haben, ein Zuhause, Kinder, meinetwegen ein Mann, der trinkt, alles, nur keine Premiere. Marlene ist heute früh angekommen mit Noel Coward, Carol Reiter ist da. Um 2 beginnt die Orchesterprobe. Sie übertrifft alles, was an Verhängnis möglich war. 32 Mann trompeteten gegen uns an wie eine rasende Elefantenherde in Feuersbrunst. Wie Karpfen reißen wir die Mäuler auf und hören weder den Partner noch uns selbst. Sai steht im Rang, sein Gesicht ist das eines Einödbauern nach der Missernte. Um 7 nimmt er Michi und mich in eine Kneipe. Ernie und Arthur folgen. Sie wollen uns ein Steak einreden und einen Whisky einflößen. Ich kann weder essen noch trinken. Mein Hals hat die Weite eines Nadelöhrs. Sai sagt mindestens 20 Mal, es ist ja nicht New York. Porter und Kaufmann setzen sich zu uns. Ernie ist still, Porter auch, Kaufmann sowieso. Nach einer halben Stunde stehen wir auf und wanken vorüber an den Menschenschlangen, die vor der Theaterkasse stehen und auf zurückgegebene Karten warten. Wenigstens sind wir ausverkauft, sagt Sai. Wir haben 2 Gemeinschaftsgarderoben, eine im Keller für Ballett und Chor, eine andere hinter der Bühne für die Schauspieler, Herren links, Damen rechts, Laken dazwischen. Im Gang stehen Wassereimer mit Blumensträußen. Henry testet die Lautsprecher. 15 Minuten, 15 Minuten, quakt er. Bis zur Ouvertüre, 15 Minuten. Herb Green sieht hinter dem Laken hervor, gelbgrün wie eine unreife Zitrone. Er will sprechen, aber in Ermangelung von Speichel unterlässt er es. Presst nach mehrmaligen Versuchen scheiß Beruf heraus. Vorn mit Mittel- und Zeigefinger ein Wie for Victory und geht. Porter drückt meine Schulter und blinkt wie ein Uhu. Kaufmanns Fliege steht längs unterm Kinn. Er reckt sich, trommelt auf meinen Schminktisch und stelzt langsam ins Trennungslaken. Sai steht in der Tür, ruft, Kinder, tut so, als wär's eine Probe. Was immer passiert, spielt weiter. Lasst euch nicht stören, wenn die nicht lachen. Philadelphia ist berühmt dafür. Und klatschen tun sie nie, sitzen auf den Flossen. New York ist anders. Seine Bemühung, Aufmunterndes zu sagen, gerät bei New York ins Wanken. Die Stimme verrutscht, die Silben werden unordentlich, sein rechtes Auge zuckt. Arthur steht hinter ihm und hat einen Nick-Tick. Sein Kopf hüpft auf und ab, als ob er von einer Sprungfeder gehalten wird. Ernie tritt hinter meinen Stuhl. Durch den Schminkspiegel sehen wir uns an. Er legt seine Hände in meinen Nacken, als wolle er ihn massieren. Sein Mund ist breit gezogen, die Schneidezähne schieben die Unterlippe hin und her. Ninotschka, sagt er, Ninotschka. Hildegard Knef las aus ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul, eine Produktion des Funkturm Verlages aus dem Jahr 1999, Regie Axel André.